Tisch. Jetzt steht er auf Pokertisch. Doch lasst er dort nichts daran. Er spielt weiter, wo er nur kann. Jede graue Mauer, jede Klasse. Die Welt kunterbunt an.